Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Marsmenschen. Erster Teil. Meine neue Klientin sah aus wie eine Studentin, roch aber wie die Ehefrau eines erfolgreichen Unternehmers. Sie erklärte mir, dass sie sich ihr Parfum grundsätzlich schenken lasse, weil sie als Büroangestellte nicht sehr viel verdiene. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass unsereins nicht von geschenkten Parfums leben könne. Ich habe genug Geld, um sie für 2 Tage zu engagieren. In den Krimis, die ich lese, benötigen Detektive nie länger, um ein Verbrechen aufzuklären. Vielleicht sollten Sie zur Abwechslung mal ein dickeres Buch lesen oder eines, in dem die Polizei ermittelt. Ich finde sicherlich einen anderen Detektiv, der diesen Auftrag in nur einem Tag erledigt. Aber ja doch, nur zu. Verlassen Sie mein Büro, damit ich an all den anderen Fällen arbeiten kann, die seit 35 Jahren auf meinem Schreibtisch herumliegen. Meine beste Freundin ist spurlos verschwunden. Klingt nach einer Liebesgeschichte. Meine beste Freundin ist Journalistin. Das hingegen klingt nach Arbeit. So ist es. Sie war ganz nah an einer tollen Geschichte dran, eine geheimnisvolle Gruppierung, der sie auf die Schliche kam. Nicht schon wieder eine Sekte. Manchmal wünsche ich mir Unwiederuntergang herbei, nur damit diese Sekten endlich Ruhe geben. Ich glaube nicht, dass meine Freundin hinter einer Sekte her war. Das interessierte sie nicht. Sie hatte es mehr mit spleenigen Reichen. Ich mag es nicht, mit bescheidenen Honoraren reichen Leuten auf die lackierten Zehennägel zu treten. Wie gesagt, ich kann auch zu einer größeren Detektei gehen. Eine, in der mir ein Kaffee offeriert wird und in der alle 2 Monate einmal gelüftet wird. Aber irgendwie finde ich es aufregend, in einem solch schäbigen Büro zu sitzen. Sie benötigen nicht zufällig eine Bürohilfe? Ich würde Sie noch viel schlechter bezahlen als Sie mich. Eigentlich schade. Ich arbeite in einem Großhandelsunternehmen. Ganz schön langweilig. Wenn nicht ab und zu jemand schwer krank würde oder sich scheiden ließe, wäre ich schon längst vor Langeweile gestorben. Und Ihre beste Freundin sehnt sich nach einem ruhigen Job in der Verwaltung. Deshalb ist sie jetzt vermutlich untergetaucht. Nein, nein. Sie ist Journalistin durch und durch. Ehrlich gesagt befürchte ich das Schlimmste. Mord. Sie verstehen? Ich sagte ihr, dass mir das Wort bekannt vorkam. Sie lächelte und überreichte mir ihre Ersparnisse. Es war nicht viel, aber für 2 Tage würde es reichen. Die Journalistin lebte mit einem Mann zusammen. Das war immerhin etwas. Ich traf auf einen seltsamen Kerl mit einem Ring in der Nase. Die Nase ist mehr als ein Riechorgase, ist sozusagen die Pforte zur Kreativität. Nun, wenn Sie sich besser fühlen mit dem albernen Ring in der Nase, soll mir das recht sein. Ich schreibe an einem Sachbuch. Über die Nase. Genau, aber wie kommen Sie darauf? Sie sehen nicht aus wie ein Verleger. Ich verlege nur ab und zu mein Handy und muss es dann anrufen, um es wiederzufinden. Oh, ja, das kenne ich. Ich lasse dauernd etwas liegen. Das kommt von der verstopften Nase. Tatsächlich? Durch den Ring kriegt man Verstopfung? Nein. Die Nase ist verstopft, weil wir uns nicht mehr getrauen, in der Nase zu bohren. Ja, es ist verpönt, geächtet. Dabei haben alle großen Männer dieser Welt in der Nase gebohrt. Übrigens, ich werde das in meinem Buch nachweisen. Solange Sie in Ihre eigene Nase bohren und dies in Ihren eigenen 4 Wänden tun, habe ich nichts dagegen, wenn Sie den Großen dieser Welt nacheifern. Ja, aber nein. Man muss es öffentlich tun. Durch die Nase strömt nicht nur Sauerstoff, nein, auch Kreativität in den Körper. Direkt ins Gehirn. Bei einer verstopften Nase leidet das Gehirn. Gegen dieses Leiden gibt es Taschentücher. Eben nicht. Schneuzen erschüttert das Gehirn, während das Nasebohren ein kreativer Akt ist. Ich treffe mich 3-mal wöchentlich mit Gleichgesinnten. Kein Wunder, dass Ihre Wohnpartnerin untergetaucht ist. Lisa? Die ist doch ständig weg, immer unterwegs. Sie ist eifrig, aber nicht sehr kreativ. Übrigens, ich weiß auch, woran das liegt. Er begann in seiner Nase zu bohren. Ich fragte ihn, ob ich mich im Zimmer der Journalistin umsehen dürfe. Er nickte und ließ mich eintreten. Eine Stunde später verließ ich die Wohnung mit einer Adresse, die mich in die Villa eines ehemaligen Unternehmers führte. Seine Frau empfing mich und ihr Parfum roch wie jenes meiner Klientin. Sind Sie etwa auch am Weltall interessiert? Ich habe schon einige Male in meinem Leben die Sterne gesehen und mich einsam wie der Mond gefühlt. Aber die meiste Zeit komme ich ganz gut ohne Weltall zurecht. Das ist sehr gut. Mein Mann interessiert sich nur noch für das Weltall. Ich hingegen sehne mich nach irdischen Genüssen. Klingt nicht schlecht. Dieses Haus riecht irgendwie nach gutem Single Malt Whisky. Ich glaube, wir verstehen uns. Möchtest du vorher noch duschen? Ich dusche in der Regel nie vor dem Trinken. Das würde meine Haut unnötig austrocknen. Ich dachte, wir könnten es uns oben im Schlafzimmer gemütlich machen. Und was ist mit dem teuren Gatten? Der soll uns nicht kümmern. Also, du gehst duschen und ich fülle schon mal die Gläser. In meiner Jugend brachte man mir bei, dass man auf der Hut sein soll, wenn Frau allzu forsch nur das eine will. Da ich mich aber mit gelangweilten Millionärsgattinnen auskannte, stufte ich die Gefahr als niedrig ein, was mir schon bald zum Verhängnis werden sollte. Vorerst aber ließ ich es mir gut gehen. Ich warte oben auf dich. Sie wartet oben auf mich und ist so süß wie... Nanu, wer hat denn jetzt das Warmwasser abgedreht? Was soll das? Möchten Sie sich anziehen, bevor ich Sie erschieße, oder ist es Ihnen egal, wie man Ihre Leiche aufwindet? Sind Sie Herr Zobel? Meine Frau pflegt nie, mit zwei fremden Männern gleichzeitig ins Bett zu gehen. Da Sie fremd sind, muss ich vertraut sein. Vielleicht sind Sie der Gärtner oder der Diätberater. Mein Name ist Zobel und ich werde Sie jetzt erschießen. Seine Waffe zeigte direkt auf jene Stelle, unter der ich mein Herz vermutete. Da ich keine Hose trug, konnte mein Herz auch nicht in selbige rutschen. Dafür überlegte ich krampfhaft, wie ich diese heikle Situation meistern sollte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Marsmenschen, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Marsmenschen. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Eine Journalistin ist seit ein paar Tagen spurlos verschwunden. Sie recherchiert an einer Story und ihre beste Freundin befürchtet, dass ihr etwas zugestoßen sei. Der Wohnpartner der Journalistin zeigt sich wenig beunruhigt. Maloney findet in den Unterlagen der Frau eine Adresse, die ihn in eine großzügig ausgestattete Villa führt. Dort wird Maloney von der reizenden Gattin mächtig eingewickelt und unter die Dusche geschickt. Im Bad taucht plötzlich der Ehemann auf und richtet eine Waffe auf Maloney. Es ging eine Ewigkeit und ich lebte noch immer. Herr Zobel rührte sich nicht, die Waffe in seiner Hand blieb auf mich gerichtet, auch noch als seine Frau erschien. Einbrecher duschen nicht. Du hast den Kerl unter die Dusche gesteckt, um es nachher mit ihm zu treiben. Weshalb hast du nicht gewartet und ihn nachher erschossen? Dann wären wir alle auf unsere Rechnung gekommen. Ich möchte weder vorher noch nachher erschossen werden. Sie sollten sich intensiver um Ihre Frau kümmern, Herr Zobel. Es geht Sie nichts an, wie sehr ich mich um meine Frau kümmere. Ich habe andere Dinge im Kopf. Du hast mir gesagt, dass du nichts dagegen hast, wenn ich mich mit anderen Männern treffe. Nicht hier im Haus, nicht unter dieser Dusche und nicht in unserem Schlafzimmer. Wenn du es unbedingt brauchst, dann geh in ein Hotel, da passt dieser Mann auch besser hin. Ich bestehe darauf, am Leben zu bleiben. Lassen Sie endlich die Waffe verschwinden. Ich habe Ihre Frau nicht angerührt. Sie hat mir einen Whisky versprochen, mehr wollte ich gar nicht. Ah, ist meine Frau nicht attraktiv für Sie? Er beleidigt dich. Möchtest du ihn erschießen? Und was machen wir mit der Leiche? Man liest doch immer, dass so etwas böse endet. Jetzt reicht es aber. Ich werde mich jetzt trocknen und anziehen und danach werde ich dieses Haus verlassen. Das wirst du nicht. Der Whisky steht bereit. Also gut. Ich gehe in den Keller. Ich erwarte, dass du dich an unsere Abmachungen hältst. Er ließ die Waffe sinken und ging. Frau Zobel lächelte, als sie mir ein Handtuch reichte. Ein paar Minuten später saßen wir im Wohnzimmer. Ein kleiner Springbrunnen erfreute unsere Gemüter. Manchmal stelle ich mir vor, dass aus dem Brunnen Whisky fließt. Eine nette Vorstellung. Das vorhin war ebenfalls eine nette Vorstellung. Meinem Mann macht es Spaß, andere Menschen einzuschüchtern. Er hätte nicht geschossen. Da bin ich sicher. Beruhigend zu wissen. Laden Sie öfter fremde Männer unter die Dusche ein. Sie haben ja gehört, dass mein Mann nichts dagegen einzuwenden hat. Er ist viel zu sehr mit seinem Hobby beschäftigt. Und was treibt er im Keller? Er übt die Schwerelosigkeit. Ein interessantes Hobby. Er möchte ins All fliegen, auf den Mars. Was dieser Glenn kann, kann er schon lange, sagt er. Ein Spleen. Mich langweilt das All. Aber das wissen Sie ja bereits. Sie rückte näher und ich stand auf. Ich fragte sie nach der Treppe, die in den Keller führte. Sie nahm einen großen Schluck aus ihrem Glas und wies mir den Weg. Der Möchtegern-Astronaut saß vor einem Computer und tippte auf der Tastatur herum. Ich muss fit bleiben, körperlich und geistig. Ich muss diesen Computer bedienen können und ich muss meinen Körper stehlen. Sie glauben tatsächlich, dass Sie auf den Mars fliegen können? Selbstverständlich. Ich bin reich und ich habe Kontakte. Die NASA steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Ich werde deshalb zusammen mit 3 anderen Männern eine Rakete mieten und mich auf den Mars schießen lassen. Und wer bildet Sie aus? Ein erfahrener Astronaut wird uns begleiten, bis wir auf der Erdumlaufbahn sind. Dort werden wir zuerst an die Mir andocken. Der Astronaut wird uns verlassen und dann zünden wir die nächste Stufe und fliegen zum Mars. Das klingt abenteuerlich. Wann soll die Reise beginnen? Wenn es nach mir ginge, in einem Jahr. Ich werde nicht jünger. Und wie lange dauert die Reise? Ich weiß nicht, wie gut Sie meine Frau kennen. Es fällt mir nicht leicht zu sehen, wie sie mit anderen Männern zusammen ist, aber ich muss damit leben. Denn ich werde meine Frau verlassen und danach muss sie für sich selber schauen. Sie wollen auf dem Mars bleiben? Es ist ein Treibstoffproblem und eine Preisfrage. Der Hinflug ist technisch problemlos zu machen. Da wir alle nicht mehr die Jüngsten sind, haben wir beschlossen, nicht zu warten, bis die Schwierigkeiten, die mit dem Rückflug verbunden sind, gelöst werden können. Es gibt kein Retourticket. Zobel sagte, dass er eine Stunde in den Kraftraum müsse. Er lud mich ein, mitzutrainieren. Nach 10 Minuten gab ich entkräftet auf, während Zobel kaum schwitzte. Ich suchte nach seiner Frau. Sie lag auf dem Sofa und schnarchte. Ich trank noch einen Schluck Whisky und fuhr zurück in mein Büro. Unterwegs erhielt ich einen Anruf, der mich auf eine andere Umlaufbahn katapultierte. Üble Sache, Maloney. Die Leiche wurde von einem Spaziergänger gefunden. Es ist Lisa. Sie wurde ermordet. Tja, noch wissen wir nichts Genaues. Diese Frau hier hat die Tote als vermisst gemeldet und überflüssigerweise die Dienste eines Detektivs in Anspruch genommen. Überflüssig ist nur die Polizei, die immer zu spät kommt. Wir waren sofort hier, als die Leiche entdeckt wurde und wir werden auch sofort da sein, wenn der Mörder entdeckt wird. Genau so stelle ich mir das vor. Meine beste Freundin ist tot und Sie streiten sich hier wie 2 blöde Nachbarn. So ist es, Maloney. Die Frau hat vollkommen recht. Aus Gründen der Pietät sollten wir für einmal gemeinsam vorgehen, Maloney. In unserem Dienstreglement steht, dass Leichen wie Menschen zu behandeln sind. Von Privatdetektiven steht allerdings nichts in unserem Dienstreglement. Außer im Kapitel 23, da steht, wann ein Polizist schießen darf und auf wen. Und in Kapitel 24 steht, wann ein Polizist denken darf und wie lange, damit die 3 Gehirnzellen nicht schon am Abend ausgebrannt sind. Das ist unerträglich. Eine Frau wurde ermordet und ihr Kerle macht euch gegenseitig fertig. Typisch Männer. Wenn Sie nicht sofort damit aufhören, Maloney, verlange ich mein Geld zurück. Die Dame hat ja richtig die Hosenträger an, Maloney. Sie sollten sie heiraten und danach Hausmann spielen. Meine Klientin fauchte ihn an und er wich zurück und fiel beinahe in den See. Derweil waren seine Kollegen damit beschäftigt, den Leichenfundort nach Spuren abzusuchen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Marsmenschen, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Marsmenschen, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Eine Journalistin verschwindet spurlos und Maloney landet unter der Dusche einer verheirateten Frau. Deren Mann setzt alles daran, um zusammen mit drei anderen Männern auf den Mars fliegen zu können. Die Millionäre wollen eine Rakete chartern und nie mehr auf die Erde zurückkehren. Im Adressbuch der Journalistin findet Maloney die Adresse des Millionärs und von seiner Klientin erfährt Maloney, dass die Journalistin an einer heißen Story war. Dann wird die Leiche der Journalistin am Seeufer entdeckt. Frau Zobel langweilte sich, deshalb fuhr sie mit mir in die Stadt und zeigte mir ihre Lieblingstankstelle. Ein kräftiger junger Mann errötete, als Frau Zobel ihm zuzwinkerte. Mit vollem Tank fuhren wir durch die Waschanlage. Mein Mann glaubt, dass er mir etwas vormachen kann. Da täuscht er sich gewaltig. Sie wissen, dass er nicht zurückkommen wird. Ich weiß, dass er einen Knall hat. Millionen für einen Trip auf diesen staubtrockenen Planeten. Wir könnten uns eine Insel in der Karibik kaufen, aber das interessiert ihn nicht. Hatte Ihr Mann Kontakt zu einer Journalistin? Mein Mann hat seit Jahren keine Kontakte mehr. Er isoliert sich. Er sagt, dass er trainiert, sich vorbereitet. Das ist doch alles Unsinn. Wer sind die anderen Männer, die auf den Mars wollen? Alte, reiche Säcke. Sie werden wieder wie Kinder. Naiv und schrecklich albern. Wie soll das Ganze funktionieren? Wer organisiert den Flug? Ein Typ, der angeblich zur NASA Kontakt hat. Er war einmal bei uns. Sie gab mir die Adresse des Mannes. Er hatte ein Büro in einem der Glaspaläste, die mitten in die Wiesen der Agglomeration gestellt wurden. Gegenüber stand ein einsames Wohnhaus. Die Stockwerke in dem Bürogebäude waren nicht einmal zur Hälfte vermietet. Julius Frey zeigte einem Kunden lächelnd Bilder von Kratern. Dieses Investment ist ein denkbar kleines Risiko. Der Mond wird eines Tages bevölkert sein. Ja, es wird ganz normal sein, dass man einmal im Leben auf den Mond fliegt und dort ein paar Wochen ausspannt. Und ich soll meine Ersparnisse in einen dieser Krater stecken? Wozu soll das gut sein? Wenn ich mein Geld unbedingt loswerden will, kann ich auch einen Privatdetektiv engagieren. Ja, ein guter Scherz erleichtert den Alltag, sage ich immer. Aber im Ernst, 200 Quadratmeter Mond kosten heute 5.000 Franken. In 10 Jahren vermutlich schon das Zehnfache. Und was kostet ein Flug zum Mars? Wir haben von unserem Projekt gehört. Allerdings. Wie viel Millionen muss ich investieren, um dabei zu sein? Sie haben doch nicht etwa in einer dieser ausländischen Lotterien gewonnen, Maloney. Ganze Bergdörfer in Apulien gewinnen Millionen. Oder diese Fabrikarbeiter in Amerika. 35 Millionen. Und ich gewinne bei den Kreuzworträtseln immer nur Kaffeemaschinen und ab und zu ein Goldvreneli. Tja, nur wer wirklich wagt, gewinnt auch. Sie könnten ganz klein einsteigen. Monatlich 1 Quadratmeter Mond. Und dazu kriegen Sie noch eine Option auf 1 Quadratmeter Ganymed oder Andromeda. Was soll ich denn mit 1 Quadratmeter oder anfangen? Sind die Tiere überhaupt stubenrein? Ich möchte gerne Prospekte für den Marsflug. Da sich Beamte so etwas nicht leisten können, rechne ich damit, dass auf dem Mars ein Paradies entsteht. Tut mir leid, aber das Mars-Projekt ist privat und ausgebucht. Und jetzt habe ich zu tun. Er zeigte uns den Weg zur Tür und wir folgten seinen Anweisungen. Vor dem Bürogebäude schneuzte sich der Polizist die Nase und wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn. Das ist wieder typisch, Maloney. behindern unsere Ermittlungen und wer muss das ausbaden? Natürlich der Steuerzahler, also nicht Sie, Maloney. Meine Klientin erwartet von mir Resultate. Von Ihnen werden nur Protokolle erwartet und Papier ist geduldig. Wir fanden bei der Leiche ein Handy. Auf dem Handy ist die Telefonnummer dieses Herrn freigespeichert. Die Tote muss mit ihm gesprochen haben. Ich frage mich nur, worüber. Ich glaube kaum, dass sie sich für Mondkrater interessiert hat. Sie hat sich für eine Gruppe älterer Männer interessiert, die zum Mars fliegen wollen. Herr Frey verkauft den Mond und nicht den Mars. Der Mars ist ein Planet, Maloney. Der Mond ist bloß ein Mond. Und das ist etwas ganz anderes. Wussten Sie übrigens, dass es ganz ungewöhnlich ist, dass nur ein Mond die Erde umkreist? Früher gab es vielleicht einmal einen zweiten Mond, der um die Erde kreiste. Was aber ist mit diesem Mond geschehen, Maloney? Wahrscheinlich war es ein Beamtenmond, der sich frühzeitig pensionieren ließ. Die Tote hat vielleicht herausgefunden, dass dieser Herr Frey gar keine Rechte am Mond besitzt. Das wäre ein Motiv, Maloney. Ich kenne ein besseres. Noch ein Motiv. Vielleicht sollte ich den Mann verhaften. Auf der Stelle. Er fuchtelte mit seiner Dienstwaffe herum und erschreckte damit eine Passantin, die laut aufschrie. Ein Automobilist ließ sich dadurch ablenken und fuhr in einen Baum. Der Polizist verständigte seine Kollegen und ich ging in das Haus gegenüber und klingelte im vierten Stock. Ein Mann freute sich über den unverhofften Besuch. Ach, das ist aber nett. Sie möchten sicher wissen, ob ich die Wette gewonnen habe. Was denn für eine Wette? Ach, Sie waren doch schon mal bei mir, in meiner alten Wohnung. Da habe ich gewettet, dass ich Formel 1 Autos am Ton erkenne. Mir schwant Schreckliches. Ich wollte bloß ein wenig in das Haus gegenüber schauen. Sind Sie ein Voyeur? Ach, das stört mich nicht. Ich sage immer, ohne Toleranz werden wir uns alle totschlagen. Ich bin tolerant. Nur Schule kann ich nicht leiden. Und Chinesen und Börsenhändler und Verona Feldbusch. Wem möchte sie dann ins Schlafzimmer klotzen? Einem Mörder. Mörder? Mörder mag ich auch nicht. Also gut. Ich lasse sie klotzen. Aber zuerst testen sie mich bei meiner neuen Wette. Schon wieder eine Wette? Ja, haben Sie nicht gesehen? Da gab es welche, die anhand des Geräusches, das einen Toaster macht, die Marke erkannt haben. Ich habe eine viel bessere Wette. Und wie geht die? Moment! Gleich kommt's. Und jetzt? 17.43 Uhr. Wie bitte? Ja, ich kann anhand des Geräusches, das dieser Toaster macht, die genaue Uhrzeit sagen. Ist das nicht toll? Ganz toll. Sie haben aber vorhin auf Ihre Armbanduhr geschielt. Ja, ich bin ja erst am Anfang. Ich muss noch üben. Aber diesmal werde ich es schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich wandte mich dem Fenster zu, während der Irre noch einige Male seinen Toaster in Betrieb nahm und mir die Uhrzeit ins Ohr schrie. Am Fenster sah ich, dass Herr Frey dabei war, einen Koffer zu packen. Und ich sah auch, dass eine Frau das Büro betrat. Es war Frau Zobel. Und wenn es draußen langsam dunkel wurde, ging mir ein Licht auf. Ich traf unten auf den Polizisten. Gemeinsam fuhren wir in den vierten Stock des Bürogebäudes. Ich habe aber nichts zum Anziehen dabei. Ja, aber das macht nichts. Wir haben genug Kohle, um täglich was Neues zu kaufen. Das würde Herr Zobel aber gar nicht gerne hören. Sie schon wieder? Das Büro ist geschlossen. Kommen Sie in 3 Jahren wieder. Im Namen der Gestirne, Sie sind beide verhaftet. Was soll das? Bist du etwa eifersüchtig, Herr Maloney? Deinen Vornamen hast du mir ja gar nicht verraten, als du nackt unter meiner Dusche standest. Nackt? Unter deiner Dusche? Ich dachte, du liebst mich. Nackt unter der Dusche? Maloney? Habe ich das richtig gehört? Unser Eins pflegt nicht im Anzug zu duschen. Dann kann ich ja gehen. Hey, du bleibst und kommst mit mir. Ich habe keine Lust auf Gefängnis. Ja, aber was soll das Theater? Die beiden interessieren sich für Mond und Mars und nicht für uns. Und ob sie das tun? So ist es. Sie haben eine Journalistin ermordet, Herr Frey. Das ist an sich durchaus verständlich, wenn man sieht und liest, welchen Mist Journalisten täglich produzieren. Aber trotzdem ist es ein Verbrechen. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Du wolltest mit mir abhauen. Nicht mit einem Mörder. Du hättest auch mich getötet. Ist es nicht so? Ich bin kein kaltblütiger Mörder. Das viele Geld hat mich irritiert. Ja, ich hätte doch nie geglaubt, dass dein Mann für einen solchen Blödsinn wie die Marsreise Millionen locker macht. ich... Unsterblich ist gut, wenn man für 15 Jahre hinter Gitter wandert. Und Sie, Maloney, sollten zusammen mit dieser Dame auf den Mond fliegen und Mondkälber züchten, damit wir Beamten auf der Erde endlich in aller Ruhe Feierabend machen können. Er zückte die Handschellen und legte sie um die Handgelenke von Herrn Frey. Dieser jammerte und fluchte, während Frau Zobel mir schöne Augen machte. Ich sagte ihr, dass es Zeit wäre für eine erfrischende Dusche. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Marsmenschen, dritter und letzter Teil.